1. Praise Yahweh, den Herrn, aus den Himmeln herab, praised in den höchsten Hohen des Himmels. 2. All sein Engel sollen in Preisen, ebenso wie sein gesamtes himmlisches Heer. 3. Sun und Mond sollen in Ruhmen, und all Lüchtenden Stern sollen sich diesem Lobpreis anschließen. 4. Auch die höchsten Himmeln die Gewasser, die sich über den Himmeln befinden, sollen in Preisen. 5. Siel sollen den Namen Yahwehs Preisen, den befahl es, und daraufhin werden sie erschaffen. 6. Hat sie für immer und ewig festgesetzt und ihnen ein Ordnung gegeben, die sie nicht überschreiten können. 7. Von der oder her sollen die großen Meerestier und Altiffen der Ozean Yahweh ruhmen. 8. Feuer und Hagel, Schnee und Rauch, soe durstem Wind, der sein Befehl ausfot, sollen in ebenfalls Preisen. 9. All Berge und Hügel, Alpst Baum und Zeden sollen sich diesem Lobpreis anschließen. 10. Die wilden Tier und das gesamte V, die kriechenden Geschöpfen die geflügelten Vogel sollen in loben. 11. Die Könige der Oder und El Volke, die Fürsten und El Richter der Welt sollen in Preisen. 12. Young Männer und Frauen, Alt Menschen und Kinder, siel sind aufgerufen, in zu ruhmen. 13. Sie sollen den Namen Yahwehs Preisen, denn nur sein Name ist erhaben und sein Herrlichkeit übertrifft Erde und Himmel. 14. Hat seinem Volk groß stark verliehen, weshalb sein truen Anhänger, Dyson Israels, seinem Nas Volk, in Lobpreisen sollen. Praise Yahweh!